Also, wie findet ihr das? Der Bürgermeister will den Zoo schließen. Und das Zoofest soll ausfallen. Ah, Unverschämtheit. Ich wüsste, was zu tun ist. Aber mich fragt ja keiner. Naja, dem dicken Grauen fällt bestimmt auch was ein. Er ist ja mit Carla Kolumna schon zur Villa des Barons gegangen. Ah! Baron von Zwiebelschreck ist der Zoo-Nachbar. Er möchte es immer ruhig haben. Am liebsten mucksmäuschenstill. Ah! Wie langweilig! Ah! Oh, was? Ach, immer muss ich über meine eigenen Füße stolpern.